Ein Mann mit einem Schriftstellernamen Zhong Pil veröffentlichte einen Beitrag mit dem Titel Gemeine Tat und kindische Kalkulation. Im Beitrag hieß es, unter der energischen Leitung von Genossen Kim Jong-un führte die DVRK am 12. Februar den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukguksong 2 erfolgreich durch, was die ganze Welt erschüttert. Die Völkergemeinschaft anerkennt nun die Fähigkeit der DVRK zum nuklearen Angriff, die in qualitativer Hinsicht beachtlich verbessert wurde. Doch ein Nachbarland, das sich gern als einen freundschaftlichen Nachbar bezeichnet, behauptet, dass es sich dabei bloß um eine Atomtechnik im Anfangsstadium handle und dass Korea die größten Schäden erleiden würde. So bemüht es sich darum, die Bedeutung des Raketenstarts der DVRK zu schmälern und ergreift unter Berufung auf die UNO-Sanktionsresolution, die gar keine juristische Grundlage hat, ohne Zögern die inhumanen Maßnahmen dazu, den Außenhandel mit der DVRK im Bereich für die Verbesserung des Volkslebens völlig zu sperren. Jenes Nachbarland, das wiederholt redet, dass die UNO-Sanktionsresolution keine Einflüsse auf das Volksleben ausüben dürfe, trifft in der Tat solche gemeine Maßnahmen. Im Grunde genommen ist es gleich wie die feindlichen Umtriebe zum Umsturz der Staatsordnung der DVRK. Das Land, das sich für eine Großmacht ausgibt, tanzt ohne Prinzipienfestigkeit nach der Pfeife der USA. Es macht eine Ausrede, dass seine niederträchtigen Maßnahmen nicht es zum Ziel hätten, Einflüsse auf das Volksleben der DVRK auszuüben, sondern auf das Stoppen ihres Atomprogramms gerichtet seien. In Zusammenhang damit meinen die gerechten Stimmen der Welt spöttisch, dass ein großes Nachbarland bei den USA Gefallen zu finden sucht und über Korea Sanktionen verhängt. Und die Feinde der DVRK freuen sich sehr darüber. Dieses Land denkt, dass die DVRK weder die Atomwaffen noch die interkontinentale ballistische Rakete bauen könne, wenn es ihr die Geldquelle von ein paar Pfennig verschließe. Es ist eine völlig kindische Kalkulation. Die DVRK hat eine selbstständige Rüstungsindustrie, der die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihr ganzes Leben widmeten, und die Rüstungswissenschaftler und Techniker, die unter der Losung des Credos, der strategische Plan und die Absicht des Setka der Partei bedeuten gleich die Praxis, mit dem festen Willen große Anstrengungen unternehmen. Daher wird sie alle Hightech-Waffen bauen, die den anderen Ländern völlig unerkannt sind. Mithilfe solcher Waffen wird sie den Frieden und die Sicherheit Nordostasiens und der Welt mit ihrer eigenen Kraft verteidigen.